Hier seid ihr euch beide allein überlassen. Sobald die Posaune tönt, dann nehmt ihr euren Weg dahin. Prinz, lebt wohl. Wir sehen uns, ehe ihr ganz am Ziele seid. Noch einmal, vergesst das Wort nicht, schweigen. Tamino, scht. Das ist ein lustiges Leben. Wäre ich lieber in meiner Strohhütte oder im Walde, so hörte ich doch manchmal einen Vogel pfeifen. Scht. Mit mir selbst werde ich wohl sprechen dürfen. Und auch wir zwei könnten zusammen sprechen. Wir sind ja Männer. Scht. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nicht einmal einen Tropfen Wasser bekommt man bei diesen Leuten. Viel weniger sonst was. Oh, ist das für mich? Ja, mein Engel. Nicht mehr und nicht weniger als Wasser. Sag du mir, du unbekannte Schöne, werden alle fremden Gäste auf diese Art bewirtet? Freilich, mein Engel. So, so. Auf die Art werden die Fremden auch nicht gar zu häufig kommen. Sehr wenig. Kann mir's denken. Geh, Alte, setz dich her zu mir. Mir ist die Zeit verdammt lange. Sag du mir, wie alt bist du denn? 18 Jahre und 2 Minuten. Hey, du junger Engel, hast du auch einen Geliebten? Ich freilich. Ist er auch so jung wie du? Nicht gar, er ist um 10 Jahre älter. Um 10 Jahre ist er älter als du? Das muss eine Liebe sein. Wie nennt sich dein Liebhaber? Papageno. Papa, ich werde dein Geliebter? Ja, mein Engel. Sag du mir, wie heißt du denn? Ich heiße... Oh weh! Nun spreche ich kein Wort mehr.